die Kleidung der Frau, das Kleid, die Kleider, die Bluse, die Blusen, der Rock, die Röcke, die Handtasche, die Handtaschen, der Träger, die Träger, das Kostüm, die Kostüme, der Hosenanzug, die Hosenanzüge, das Abendkleid, die Abendkleider, der Schal, die Schals, der Schleier, die Schleier, der Schlafanzug, die Schlafanzüge, das Nachthemd, die Nachthemden, der Schmuck, das Schmuckkästchen, die Schmuckkästchen, der Ring, die Ringe, der Ohrring, die Ohrringe, das Armband, die Armbänder, die Halskette, die Halsketten, der Unterrock, die Unterröcke, der Träger, die Träger, der BH, der Büstenhalter, die BHs, die Büstenhalter, der Schlüpfer, der Slip, die Schlüpfer, die Slips, die Strumpfhose, die Strumpfhosen, das Juwel, die Juwelen, der Diamant, die Diamanten, der Smaragd, die Smaragde, der Rubin, die Rubine.